Aus Anlass des 64. Jahrestages des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg besuchte Genosse Kim Jong-un am 27. Juli den Ehrenhain der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges und erwies den Gefallenen der koreanischen Volksarmee seine Hochachtung. Zugegen waren dabei die führenden Kader der koreanischen Volksarmee wie Pang Byung-so, Lee Myung-su und Park Yong-sik und die Kommandeure der Teilstreitkräfte und Korps. Genosse Kim Jong-un traf im Ehrenhain der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges ein. In seinem Namen wurde ein Kranz niedergelegt. Zusammen mit anderen Teilnehmern verharrte er im Schweigen zum Gedenken an die Gefallenen der Volksarmee und besichtigte dann den Ehrenhain. Kim Jong-un äußerte die Überzeugung davon, dass alle Offiziere und Soldaten der Volksarmee, Parteimitglieder, Werktätigen und Angehörigen der heranwachsenden Generation den edlen Geist zum Schutz des Vaterlandes und den Massenheroismus, die die heroischen Soldaten der koreanischen Volksarmee in den 1950er Jahren an den Tag gelegt hatten, als den wertvollsten ideologisch-geistigen Reichtum im Kampf für das Gedeihen des Heimatlandes und den Sieg der koreanischen Revolution betrachten und diese von Generation zu Generation fortsetzen werden.